Philipp ist Buschte. Trump ist mich. Das hat sich mit Vater verpisst. Dann wird klar, wann sie der Hase ist schuld. Denn für unsere Klärer hat ich keine Geduld. Jeden Mittwoch, so gegen Viertelverzeih, hörte man im Wald einen hohen Schrei. Das war Hans wie der Hase, der schlug zu drei. Du musst nicht weinen, das ist nicht mein. Schon meine Mutter sagte, oh, Pax! Daran brauch ich dir das Bein! Immer wieder du das Gott! Wenn ich meine, ich bin dir der Mann! Mehreren Tags, dann brauche ich dir das Bein!